Der Unterwasservulkan. Bäuerin Yumi und Bürgermeisterin Gutherz freuten sich auf ihren nächsten Tauchgang. Sie fanden die Unterwasserwelt der Abenteuerbucht nämlich besonders schön. Taucherflagge gehisst! Zusammen mit Huhn Henrietta tauchten sie ab. Hier unten ist es wunderschön. Auf dem Meeresboden wächst so viel, es ist wie ein traumhafter Unterwassergarten. Wow, die Seegurke sieht genauso aus wie die Gurken auf meinem Bauernhof. Das fand Henrietta auch und pickte an der Seegurke herum, die sofort ihre Stacheln aufstellte. Du kleiner Spaßvogel, das ist ein Meereslebewesen, nichts zum Anknabbern. Doch das Huhn wollte trotzdem hinterher. Ups, nicht wegschwimmen, hast du gehört? Wer ist die süßeste kleine Taucherin, die wir haben? Natürlich du, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Auch Captain Tollpatsch und François waren in der Abenteuerbucht unterwegs. Allerdings über Wasser. Lecker! Mein salziger Tintenfisch-Snack schmeckt super sonderköstlich. Irrtum, mein lieber Cousin. Meine Mahlzeit ist bei weitem schmackhafter. François hatte Croissants und Schnecken dabei. Aber aus ihrem Picknick an Bord der Flunder wurde nichts. Hä? Irgendetwas stimmte mit den Delfinen, Möwen und Walen um sie herum nicht. Heiliger Hering! Alle Tiere sind äußerst aufgeregt. Und nicht nur das. Was ist das für ein Lärm? Captain Tollpatsch lief zu seinem Radargerät. Mal sehen. Na, sowas. Auf dem Meeresboden ist etwas, das vorher nicht da war. Womöglich erleben wir gerade mit, wie ein Vulkan entsteht. Ich schlage vor, dass wir das Unterwasser von der Tauchglocke aus beobachten. Nein, wir beobachten das von der Tauchglocke aus unter Wasser. Moment, wir meinen ja beide dasselbe. Also sprangen sie in die Tauchglocke, die am Bug der Flunder hing, und verschwanden in der Tiefe. Die Fellfreunde und Ryder spielten gerade Ball, als Bauer Alfred mit einem Eimer in der Hand am Strand auftauchte. Hallo Ryder, hallo meine Freunde. Ich habe heute Morgen frische Blaubeeren geerntet. Blaubeeren. Geh dir ruhig welche holen. Ich passe so lange auf. Chase und Marshall hatten nämlich eigentlich gemeinsam Wachdienst am Strand. Aber im und am Wasser war im Moment alles ruhig. Danke, Bauer Alfred. Die riechen so zuckersüß. Darf ich eine probieren? Wenn ihr eure Näpfe holt, gebe ich euch gerne welche ab. Die Näpfe standen in der Strandzentrale. Und im Handumdrehen waren die Hunde wieder da. Kann losgehen. Bauer Alfred füllte die Näpfe bis oben hin. Ihr müsst sie vor dem Essen waschen. Kein Problem. Wasserdüsen. Wozu war Marshall schließlich der Feuerwehrhund? Aber nur die Blaubeeren waschen und nicht mich, Marshall. Keine Sorge, ich pass auf. Doch ein merkwürdiges Grollen lenkte Marshall ab und der Wasserstrahl traf den wasserscheuen Rocky. Oh, ist das nass. Chase spitzte die Ohren. Hast du das gehört? Ja, also ich glaube, das kam aus dem Meer. Ich gehe zur Strandzentrale. Vielleicht kann ich sehen, was unter Wasser los ist. In der Strandzentrale schaltete Ryder sofort den großen Bildschirm ein, der den Meeresboden zeigte. Es sieht so aus, als wenn der Meeresboden zittert. Das könnte das Grollen erklären. Ryder, wir haben einen neuen Vulkan unter Wasser entdeckt. Und ich habe das gefährliche Gefühl, dass er jeden Moment ausbricht. Erschrocken klammerten sich der Captain und sein Cousin aneinander. Ein Vulkan? Wenn er ausbricht, spuckt er Asche und macht meterhohe Wellen. Da hilft nur eins, wir müssen vorläufig den Strand sperren. Captain Tollpatsch, wenn sich irgendetwas tut, dann melden Sie sich und verschwinden Sie von dort so schnell Sie können. Alles klar, Ryder, wir haben verstanden. Ich rufe die Bürgermeisterin an. Die ging aber nicht ran. Handy von Bürgermeisterin Gutherz Alfred hier. Bauer Alfred, wo ist die Bürgermeisterin? Sie ist mit Henrietta und Yumi tauchen gegangen. Ich hab die Handys, damit sie nicht nass werden. Oh, oh, unter Wasser ist ein Vulkan, der vielleicht ausbricht. Ein Vulkan? Das heißt, sie sind in Gefahr. Keine Sorge, die Paw Patrol holt sie raus. Kein Vulkan zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde stürmten hinüber zur Zentrale. Auch Marshall, der dabei einen großen Sprung über den Blaubeereimer machte. Ha, Hindernis genommen, ich bin richtig gut. Leider aber die gefüllten Näpfe übersah. Wo ist Marshall? Ja, wo ist er? Da kam er schon angerutscht, mit den Pfoten in den Blaubeeren. Nochmal, mit einem blauen Auge davongekommen. Die 6 Hunde sprangen in den Fahrstuhl, schlüpften in ihre Einsatzanzüge und als sie oben ankamen, erwartete Ryder sie bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Die Tollpatschs haben einen Unterwasservulkan entdeckt, der vielleicht ausbricht. Einen Vulkan? Die Bürgermeisterin und Bäuerin Yumi sind beim Tauchen. Das heißt, wir müssen sie finden und retten. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Du setzt dich in dein Rettungsboot, ziehst den Taucheranzug an und holst sie raus. Sie müssen da sein, wo die Taucherflagge ist. Marshall, macht's! Chase, du sorgst bitte vom Boot aus mit dem Megafon dafür, dass alle Badegäste am Strand über die Gefahr informiert werden. Das ist ein Fall für Chase! Alles klar! Die Helfer auf 4 Pfoten legen los! Der Fahrstuhl brachte die Freunde hinunter zum Sea Patroller. Motor starten, Robohund! Schnell wurden die Spezialfahrzeuge der Paw Patrol verladen und verschwanden im Bauch des Schiffes. Robohund, stechen wir in See! Die Brücke vor ihnen senkte sich und der Sea Patroller nahm Fahrt auf. Als erstes mussten sie sich um die Strandbesucher kümmern. Chase, die Leute sollen aus dem Wasser kommen und den Strand verlassen. Alles klar. Chase flitzte zu seinem Spezialfahrzeug, einem Polizeiauto, das sich in ein Boot verwandeln konnte. Die Rampe vor ihm senkte sich. Und wenig später sauste er auch schon über die Wellen. Vulkanwarnung! Alle zurück zum Ufer! Sofort verließen die Surfer, Ruderer und Schwimmer das Wasser. Doch das reichte noch nicht. Verlassen Sie den Strand! Vulkanwarnung! Auch hier hörten alle auf den Polizeihund. Marshall, fahr los und finde die Taucher! An Bord des Sea Patrollers schickte Ryder nun den kleinen Feuerwehrhund los. Schon dabei! Auch Marshall war im Nu bereit, sprang in sein Spezialfahrzeug, raste über die Rampe und dann über das Wasser. Er musste die Flagge finden, die zeigte, wo Yumi und die Bürgermeisterin abgetaucht waren. Captain Tollpatsch und François kamen dem Vulkan unterdessen immer näher. Weißt du, wenn wir den Krater durchqueren, können wir ihn uns aus der Nähe ansehen. Nein, wir umfahren ihn, das ist sicherer. Durchqueren. Umfahren. Durchqueren. Umfahren. Durchqueren. Umfahren. Durchqueren. Die beiden waren so sehr mit Streiten beschäftigt, dass sie nicht aufpassten, wo sie hinsteuerten. Und dann saßen sie auch schon fest. Ryder, wir haben eine gute Nachricht. Wir beobachten den Vulkan sehr genau. Aber nun, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Wir stecken im Krater fest und der Vulkan bricht bestimmt bald aus. Hilfe! Wir sind unterwegs. Zuma, sofort zum Sub-Patroller. Ab ins Wasser. Der Sub-Patroller war klein und wendig. Und Ryder und Zuma konnten schon kurze Zeit später abtauchen. Der Sub-Patroller legt los. Marshall hatte in der Zwischenzeit eine rot-weiße Flagge auf einer Boje entdeckt. Die Taucherflagge. Das heißt, die Bürgermeisterin, Yumi und Henrietta sind hier unten. Tauchmodus. Marshall sprang ins Wasser und er brauchte nicht lange zu suchen. Frau Bürgermeisterin, Yumi. Marshall, was machst du denn hier? Sie müssen schnell raus aus dem Wasser. Der Unterwasservulkan dort könnte ausbrechen. Ein Unterwasservulkan? Oh je, das wollte ich auch sagen. Henrietta, weg hier! Henrietta, wo steckst du? Das Huhn war nirgends zu sehen. Ich hol Henrietta, versprochen. Es ist zu gefährlich. Sie müssen auftauchen. Der Sea Patroller holt sie oben ab. Na schön, ich verlasse mich auf dich. Schweren Herzens ließen die Bürgermeisterin und Yumi Marshall allein. Durchhalten, Henrietta! Ich komme schon! Der Sub-Patroller erreichte nun die Tauchglocke, die tatsächlich mitten im Vulkan feststeckte. Captain Tollpatsch, François, wir werden Sie aus dem Krater befreien. Oh, die Paw-Patrol ist da. Jetzt wird alles wieder gut. Zuma, schnapp dir mit den Sub-Patroller-Greifern die Tauchglocke. Ei, ei, Captain Ryder! Die Greifer waren sehr stabil und Zuma hakte sie an dem Griff fest, der oben auf der Tauchglocke befestigt war. Dann begann er zu ziehen. Oh, wir schaffen es! Wir sind befreit! Ah. Das schon, aber... Oh, siehst du den Vulkan? Er bricht gleich aus! Ryder, wir können alleine fahren! Bringt euer U-Boot in Sicherheit! Ei, ei! Zuma, Greifer einfahren! Die Greifer ließen die Tauchglocke los, doch die drehte sich wie wild im Kreis und landete dann wieder im Krater. Oh! Oh, oh. Marshall hatte unterdessen das verschwundene Huhn gefunden, das hinter einer Seegurke herlief. Ich bin hier, Henrietta! Er griff zu, doch im selben Moment erfasste ein Unterwasserwirbel die beiden und schleuderte sie herum, bis sie auf der Tauchglocke landeten. Hab dich! Guck mal, Ryder! Marshall hängt auf der Tauchglocke! Marshall, halt dich fest! Die Glocke fliegt gleich in die Luft! Die Warnung kam zu spät. Die Tauchglocke sauste durchs Meer, durchbrach die Wasseroberfläche, flog dicht am Sea Patroller vorbei und dann hoch hinauf in die Luft. Wir müssen verhindern, dass die Tauchglocke auf dem Wasser aufschlägt. Bereit, Sky? Ja, ich bin der Flughund! Blitzschnell war Sky in der Luft und steuerte direkt auf die Tauchglocke zu, für die es gerade wieder abwärts ging. Keine Angst, Henrietta! Alles wird gut, versprochen! Marshall, ich habe einen Fallschirm! Schnapp dir den Haken! Marshall machte sich ganz lang, streckte die Pfoten aus, erwischte den Haken und befestigte ihn am Griff der Tauchglocke. Sofort öffnete sich der Fallschirm und bremste den Sturz ab. Unser schneller Sturzflug sieht jetzt schön schwebend aus. Oh, ich hatte Riesenangst, François. No, Horatio, ich hatte noch viel mehr Angst als du. Auch Marshall und Henrietta waren erleichtert. Was das Fliegen angeht, bin ich schon fast so gut wie du. Jetzt mussten sie nur noch sicher an Deck des Sea Patrollers landen. Noch ein Stück nach links. Und jetzt etwas nach rechts. Jetzt den Motor abstellen. Aber alles ging gut. Wir sind gerettet. Was für ein Abenteuer. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Du hast Frauchen so erschreckt. Danke, Marshall. Du bist wirklich ein tapferer Hund. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Doch plötzlich grollte es wieder. Oh. Seht mal da drüben. Eine neue Insel. Sie ist aus dem Vulkan entstanden. Faszinierend. Also, ich finde, wir sollten die Insel François taufen. Nein, ich finde, Horatio-Insel würde sehr viel besser passen. François Lavaland. Tollpatsch-Atoll.